Herzlich willkommen zu CA Radio Archive. Heute nehmen wir einen der berüchtigsten Fälle des Kalten Krieges unter die Lupe. Operation Schneeglöckchen, die Entführung der Ricky-Zwillinge. Gemeinsam tauchen wir tief in die Mechanismen einer verdeckten CIA-Operation ein. Und, Markus, du warst damals noch aktiv. Magst du uns gleich mal reinholen? Ja, gern. Also, Dezember 1982, Los Angeles, und plötzlich fehlen zwei Kinder, Joscha Eel und Josephine Ricks. Und was viele gar nicht wissen, oder ich habe das auch lange nicht geglaubt, ehrlich gesagt, die wurden tatsächlich in gepanzerten Kisten per B-52 nach Berlin geflogen, mitten durch den Eisernen Vorhang, und zwar nicht als Einzelaktion, sondern abgestimmt, der Codename lautete Snowbell. Klingt irgendwie harmlos, aber da steckte richtig was Komplexes dahinter. RF, KGB, Stasi, alle haben irgendwie mitgezogen oder eben, naja, weggeschaut. Die amerikanischen Ermittler wussten übrigens lange gar nichts von dem Umfang. Das war alles verschleiert. Diese internationale Zusammenarbeit war tatsächlich in dieser Form außergewöhnlich. Mit einer stillschweigenden Abschirmung durch westliche Ermittler. Ein Beispiel, das das belegt, stammt von John Harris, einem B-52-Piloten. Ich zitiere sinngemäß. Ich habe den Code Snowbell am Funk gehört. Erst später wusste ich, was es bedeutete. Das verdeutlicht doch, wie viele an diesem riesigen Puzzle beteiligt waren, ohne das komplette Bild zu kennen. Was ich daran besonders bemerkenswert finde, ist, wie sehr dieses Wegschauen auch eine bewusste Entscheidung war. Anna, du hast dich ja mit den Quellen aus den USA und Deutschland beschäftigt. Findest du, das war damals Ignoranz oder eher politisches Kalkül? Also ehrlich, ich glaube, das war totale politische Taktik. Im Nachhinein sind die Akten ja voller Hinweise auf KGB-Beteiligung, RAF-Spuren und dennoch gibt's offizielle Vermerke mit dem Satz »Nicht verfolgen, politisch heikel«. Ich erinnere mich, als ich einen alten US-Ermittlungsbericht in der Hand hatte, da stand sinngemäß »Spur RAF, nicht weiter bearbeiten«. Das ist schon ziemlich eindeutig, oder? Absolut. Im Kalten Krieg hat niemand einfach so aktiv eingegriffen, besonders wenn es um verdeckte Aktionen in der eigenen Hinterhof ging. Das Tragische ist, am Ende blieben Kinder in der Schachpartie zurück, weil jeder eigene Interessen hatte. Damit kommen wir direkt zur nächsten Ebene. Dem psychologischen Aspekten. Die Ricky-Zwillinge als Schachfiguren der Machtblöcke. Das klingt sehr dramatisch, aber im Bunker in Berlin, wo sie festgehalten wurden, sah man genau das. Kleine Zeichen, Ritzungen, die viel aussagen. Ich war selbst mit am Archivmaterial. Und diese Inschriften, J plus J, daneben eine Sonne und ein Vogel, es sind winzige Symbole der Hoffnung, trotz allem. Solche Spuren sagen oft mehr über die reale Situation vor Ort aus, als jede noch so dicke Ermittlungsakte. Total. Ich habe noch im Ohr, wie Josephine, die Schwester, das in einem Interview auf Arte mal erzählt hat, sie hat Blumen an die Wand gezeichnet. Jede Blume stand für einen Tag, der vergangen ist. Ich finde das so stark, selbst im Versteck, unter so einem Druck, diese kleinen Zeichen machen Hoffnung greifbar. Das ist genau der Punkt, oder? Hoffnung und Kontrolle, so minimal sie scheinen, machen einen riesigen Unterschied, wenn man keine Freiheit mehr hat. Markus, aus deiner Sicht als Analyst damals, unterschätzt man manchmal diesen mentalen Widerstand? Ganz ehrlich, ja. Viele in den Geheimdiensten sehen nur das große Ganze vielleicht, Strategien. Aber diese kleinen Spuren, die wirken nach. Die Zwillinge haben es geschafft, sich trotz Isolation mit solcher Symbolik ihre Identität zu bewahren. Ich würde fast sagen, das war ihr leiser Widerstand gegen Zersetzung. Man sieht daran sehr eindrucksvoll, dass Entführungen im Kalten Krieg auch immer psychologische Waffen waren. Es war nicht einfach nur eine Entziehung oder Wegsperrung, sondern kalkulierte psychische Folter, die über Jahre Konsequenzen hatte für Opfer und zumindest, das muss man sagen, teilweise auch für die Täter. Und was mich beschäftigt. Die kleinen Zeichen hängen heute noch im Bunker, so halb verwittert. Geschichte vergeht, aber oft bleiben diese Spuren sichtbarer als irgendein Paragraph im Ermittlungsbericht. Lass uns noch über die vielleicht heikelste Komponente reden. Gehirnwäsche oder, Claudia, wie du es nennst, psychologische Zersetzung. Luigi Althöfer von der RAF hat laut Zeitzeugen die Kinder mit sensorischer Deprivation, Schlafentzug, Dauer, Suggestion isoliert. Genau, die Berichte sprechen für sich. Tage, manchmal sogar wochenlange Schlaflosigkeit, Licht- und Geräuschentzug. Das klang damals vielleicht wie ein Spionageroman, es war aber bitterer Ernst. Die Zwillinge berichten selbst, sie wussten nach einer Woche nicht mehr, was real war. Solche Maßnahmen hinterlassen tiefe Narben, nicht nur körperlich. Damals hatten wir im CIA so einen Begriff, psychologische Zersetzung. Ziel war es, totale Abhängigkeit zu schaffen. Ich erinnere mich, dass Althöfer in Verhören ganz offen von diesen Methoden erzählt hat. Eure Gedanken sind mein Werkzeug. Das hat mich lange verfolgt. Und dann kommt eben noch die Medienkomponente dazu. Heute wird der Fall überall nacherzählt. Von Netflix, Arte bis Prime und Podcasts. Aber in vielen Quellen bleiben große Lücken. Ich war mal ein paar Wochen in russischen Archiven auf Spurensuche für einen Artikel. Da sind mir Akten begegnet, die immer noch gesperrt sind. Mit komplett geschwärzten Namen. Es fühlt sich so an, als ob gewisse Wahrheiten bis heute versteckt werden sollen. Das ist so typisch für die Aufarbeitung solcher Fälle im Kalten Krieg, oder? Einerseits gibt es plötzlich massenhaft Serien, Dokus, Podcasts. Andererseits bleiben die Kernquellen verschlossen. Ich würde sagen, gerade in dieser Mischung liegt auch eine Chance. Die neuen Medien, die Stimmen aus Interviews und Tagebüchern der Opfer wie Josh oder Josephine, das alles hält den Fall präsent und erinnert daran, es waren Kinder. Keine Schachfiguren, sondern Menschen mit Hoffnung, Angst, Würde. Und solange Archive geschlossen bleiben, bleibt die Beschäftigung damit wichtig. Vielleicht irgendwann landen wir bei den letzten wahren Details. Bis dahin, wir müssen dranbleiben. Damit sind wir auch schon am Ende für heute. Operation Schneeglöckchen zeigt uns eindrücklich, in jedem düsteren Kapitel unserer Geschichte stehen echte Menschen und es gibt noch viel aufzuklären. Danke euch allen für den intensiven Austausch. Claudia, Markus, Anna, schön, dass ihr dabei wart. Danke, Elisabeth. Es war wie immer spannend und ich bin sicher, das letzte Wort zum Fall Schneeglöckchen ist noch lange nicht gesprochen. Danke an die Runde. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und hoffentlich ein paar neu freigegebene Akten. Wer weiß. Hat echt Spaß gemacht mit euch. Vielleicht bringe ich das nächste Mal sogar ein paar neue Archivfunde mit. Bis zum nächsten Mal. Und an alle Hörerinnen und Hörer, bleib wachsam. Nichts ist sicher, solange die Wahrheit noch im Archiv liegt. Macht's gut. Bis bald bei CIA Radio Archive.